1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit angekündigter Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch wieder bei uns. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht heißt Michael und Michael ist 50. Hallo Michael. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich seit einer Woche weiß, dass mein Sohn Crystal Meth nimmt. Das ist eine üble Droge. Richtig. Kannst du ein bisschen was erklären zu der Droge? Ja, ich habe mich da im Internet mal so ein bisschen kundig gemacht. Ich meine, er hat mir auch selber ein bisschen erzählt, wie es bei ihm wirkt, aber es ist ja immer die eine Seite, was jetzt jemand erzählt, der es selber nimmt. Und wenn man sich ein bisschen kundig macht, was das auswirkt, also das ist ein Chemie-Cocktail aus Abflussreiniger und diversen chemischen Substanzen, die direkt aufs Zentralgehirn greifen. Ist es zuzuordnen den Amphetaminen? Und ach du, das kann ich dir nicht sagen, ob das Amphetamin ist. Ich glaube, noch ein bisschen schlimmer. Also das hat, wie gesagt, eine Wirkung, dass der Suchtfaktor also im Prinzip von 0 auf 100 geht. Mhm. Ja. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 25. Ja, das ist eine Droge, soweit ich weiß, die man schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat, um die Soldaten aktiver zu machen und aggressiver zu machen. Im Vietnamkrieg später auch. Mhm. Und einige Sportler haben das früher auch genommen, soweit ich weiß. Ja, das macht sehr munter. Also er hatte zu mir gesagt, das längste, was er munter gewesen ist, das waren 72 Stunden. Mhm. Vielleicht im weitesten vergleichbar mit Kokain? So, gesagt. Kann ich nicht genauer sagen. Also Kokain, denke ich, ist da noch bedeutend geschmeidiger irgendwie dagegen. Vielleicht. Auf jeden Fall sind wir uns einig, dass das eine üble Sache ist und dass das eine schreckliche Droge ist. Du weißt es seit einer Woche von deinem Sohn. Ja, mein Sohn hat mich angerufen und hat zu mir gesagt, Papa, komm mal vorbei. Ich muss dir mal was erzählen und was ja schon ein großer Vertrauensbeweis ist, dass er dir das erzählt hat. Ja, wir haben Gott sei Dank noch ein gutes Vertrauensverhältnis zusammen. Also, wie lange nimmt er das denn schon? Also, er hat mir gesagt, er nimmt das ungefähr sporadisch so seit einem halben Jahr. Also, er hat das erste Mal Kontakt damit gehabt und es ist natürlich mehr geworden. Wie oft nimmt er das denn? Hat er mir nicht genau gesagt. Also, er hat gesagt, das letzte Mal war es ungefähr vor einer Woche gewesen, wo er es genommen hat. Er hat das Gespräch gesucht. Mit welcher Motivation oder welchem Ziel hat er das Gespräch gesucht mit dir? Ja, Ziel, also habe ich so den Eindruck gehabt, war ganz einfach gewesen, dass er sich mal jemand anvertrauen wollte, weil er erst mal gemerkt hat, dass das kein Spaß mehr ist. Also wie gesagt, er kifft nur leider schon seit, ja, da war er 17, 18 gewesen, hat er mir damals auch erzählt und man kann ja, wie gesagt, verbieten ist immer das Schlechteste, was man machen kann. Ja, natürlich, natürlich. Hat er denn so quasi das auch zum Ausdruck gebracht, dass er Sorge hat, dass er da noch weiter reinschlittert in diese Sache? Ja. Ja. Was hast du ihm denn dann geantwortet? Wie war deine Haltung? Ich habe zu ihm ganz einfach gesagt, ich bin ja nur jetzt in der Sache, wie gesagt, also ich habe mit Drogen überhaupt nichts zu tun, aber wie gesagt, ich befasse mich ein bisschen damit. Also wie gesagt, ich habe mal einen Pub gehabt, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun gehabt und von daher bin ich da ein bisschen in der Materie drin, was so alles abgeht. Also ich bin ja nicht jetzt wie ein normaler 50-Jähriger, der von Tut und Blasen keine Ahnung hat. Und ich habe ihm bloß gesagt, dass ich ihm nur raten kann, was ich mich darüber, ich habe ja vorher schon mal Crystal mal so gehört gehabt, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt erst näher durchs Internet ein bisschen damit befasst und so weiter. habe ich ihm gesagt, ich sage, dass meine Meinung ist, ganz einfach, da einen Cut zu machen und einen Entzug zu machen und dass ich das so einschätze, dass er davon alleine nicht runterkommt, also dass er das nicht alleine schafft. Wie hat er darauf reagiert, auf diesen Vorschlag? Vor einer Woche hat er noch so darauf reagiert, dass er gesagt hat, er würde sich das überlegen und es ist nicht so einfach und seine ganzen Freunde und sein Bekanntenkreis, da nehmen auch viele das. Und vor einer Woche und heute? Hast du nochmal jetzt kurz? Ja, ich habe gestern, wie gesagt, ich hatte ja gestern schon mal bei euch angerufen gehabt und ich habe dann danach, habe ich nochmal im Internet recherchiert und habe da eine Suchtklinik bei uns in der Gegend gefunden und habe dort auch mit der Stationsschwester dort gesprochen und die hat mir dann auch noch viel darüber erzählt, also das ist dort in der Klinik auch, dass immer mehr Leute mit Crystal Meth reinkommen und die hat mir halt gesagt, dass ich da ein bisschen verkehrt liege, wenn ich ihm das glaube, dass er sagt, er hat das eine Woche nicht genommen, also sie meinte, dass Crystal Meth Leute das meistens schon wieder nehmen, bevor im Prinzip die Wirkung aufhört. Mhm. Hast du denn jetzt gestern, vorgestern, heute nochmal mit dem Sohn telefoniert? Hey, ich war heute selber bei ihm zu Hause gewesen. Und wie ist denn sein Standpunkt heute? Er hat es jetzt, also sagt er zu mir zumindest, eine Woche nicht genommen und er denkt, dass er das alleine schafft und dass er ja keinen Entzug gerne machen würde, weil er mit dem Gras, also mit dem Kiffen gut klarkommt und dass er sich das, also das Kiffen definitiv nicht abgewinnen würde. Ja. Also. Jetzt hast du mit der, ich weiß nicht, ob man einen Entzug hat oder braucht bei dieser Droge, das weiß ich nicht. Du hast ja mit deiner Klinik gesprochen, ist das so? Also die Stationsschwester, das hat mir klipp und klar gesagt, die machen dort gerade bei solchen Sachen, also alles, was jetzt Chemie ist, machen die 3 Wochen erstmal generell einen Entzug. Ah, ja. Wobei das dort eine sehr gute Klinik, also das ist in Schwerin, wo ich da telefoniert habe, und die haben dort für jeden, der dort in der Therapiegruppe ist, die sind auch total begrenzt von der Personenzahl her. Okay, das reicht mir schon. Ich merke schon, man muss da also klinisch rangehen. Man kann das nicht alleine durch Entscheidung sagen, ich höre damit auf. Wie finanziert er das denn eigentlich bisher? Und was kostet das? So, das ist ja das Problem. Er wendet im Prinzip sein komplettes Geld, was er zur Verfügung hat, nehme ich mal ganz stark an, nur für dieses Zeug irgendwo. Jetzt weißt du, wie teuer das ist? 1 Gramm Crystal kostet ungefähr zwischen 60 und 80 Euro. Ah ja. So, die Alarmsignale sind da, damit ist nicht zu spaßen. Du hast ihm klar deine Meinung gesagt, das ist ein erwachsener junger Mann. Ich hätte ihm das genauso gesagt, wie du es gesagt hast, nur du hast es schon richtig eingeschätzt. Du kannst ihn natürlich nicht zwingen, in eine Klinik zu gehen. Man kann da letztendlich nur beraten, zur Seite stehen, warnen, zur Seite stehen, in der Hoffnung, dass von ihm aus die Initiative geht. Das ist ja das Dilemma. Das ist das Schlimme, genau wie du das sagst. Ja. Das Problem ist ja ganz einfach, es ist ja, das hat mir ja auch diese Stationsschwester dort gesagt, das kann ja ganz krass ausgehen, weil ja, wie gesagt, diese Sachen können ja auch von der Mischung und von der Zusammenstellung manchmal anders sein. Information, also du musst dir mit Informationen füttern. Gerade sowas auch, was du gerade gesagt hast. Er weiß das alles. Ja, er hat zu mir selber gesagt, wo er das letzte Mal genommen hat, hat er gedacht, er kriegt einen Herzinfarkt oder vielleicht hatte ich sogar einen Herzinfarkt. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das weiß ich nicht. Das ist auch schwierig. Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Du kannst ihm gut zureden, das ist klar. Ja, aber du kannst es ihm nicht verbieten. Nein, du kannst niemanden zwingen, aber du kannst ihm gut zureden. Offensichtlich hat er großes Vertrauen zu dir, dass er das überhaupt gesagt hat. Das zeigt auch seine Not, dass er, wie gesagt, dass er Selbstzweifel schon hat. Das heißt, das ist ein Fund, mit dem du wuchern kannst. Der hat Vertrauen zu dir. Ich würde da permanent vorsichtig auf ihn einwirken, ohne dass er genervt ist oder sich eingeengt fühlt. bis die Sache dann in die richtigen Wege geleitet ist. Ich würde ihn auch nicht ganz in Ruhe lassen, auf keinen Fall. Ich würde... Ja, das geht aber bei ihm nur bis zu einem gewissen Punkt, Herrn. Das ist ganz einfach, dieser Punkt, wie du schon gesagt hast, ohne ihn zu nerven, der ist ganz schnell überschritten. So, wie gesagt, dann, wo wir uns unterhalten haben, hat er zu mir gesagt, ey, pass mal auf, wo wir gerade drüber reden, du bist da auf ganz dünnem Eis. Und das heißt im Prinzip, er hat erstmal das jetzt komplett abgeblockt. Dann stehst du vor dem Problem, vor dem ganz viele Angehörige stehen, die Menschen haben, die in irgendwelchen Süchten hängen. Dann musst du ihn laufen lassen. Bis er das kapiert, hätte ich an deiner Stelle auch. Aber es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Da musst du ihn laufen lassen, bis er kapiert, wie ernst es ist. Ich hoffe mal, so wie du das jetzt geschildert hast, dass der Sensorien dafür hat und dass der schon weiß, auf welchem dünnen Eis er da auch gerade geht. Und ja, aber das eine Problem ist zum Beispiel auch die Sache mit dem Gras jetzt, wie gesagt. Weil er sagt, das würde er sich nicht abgewöhnen wollen. Und deswegen ist es für ihn im Prinzip, weil er ja genau weiß, er ist ja nicht dumm. Er weiß, wenn er im Prinzip eine Suchttherapie machen würde, heißt das ja nicht bloß, du nimmst jetzt kein Crystal mehr, das würde er dann heißen, du nimmst gar nichts mehr. Ja, ja. So. Könntest du ihn denn bewegen, vielleicht mal einmal zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen? Nein. Nein. Also ich dann gibt es... Ja? Ich kann höchstens, wie gesagt, noch mal eins versuchen, wie gesagt, wenn das vielleicht noch mal in der Art auf mich zugehen sollte, wie vorige Woche, dass man sagt, ich habe die Telefonnummer von der Klinik, hat mir auch die Schwester gesagt, er kann selber dort mal anrufen. Mehr kannst du nicht machen, du kannst es ihm da hinlegen, genau, das kannst du machen, mehr kannst du nicht tun, so bitter das ist. Das ist ein erwachsener Mensch. Es ist dein Sohn, ich weiß, aber mehr kannst du nicht machen. Man macht sich kaputt, weißt du, ich habe zu meiner Ex, wie gesagt, auch noch ein sehr gutes Verhältnis und sie weiß es auch, also er hat ihr ja auch schon mal gesagt gehabt, aber sie hat sich noch nicht so sehr viel damit befasst und sie weiß nicht ungefähr, wie dramatisch das ist und wir machen uns beide. Ist mir völlig klar, brauchst du mir gar nicht weiter zu erklären, aber das musst du aushalten, weil wenn du jetzt noch massiver auf ihn zugehst, machst du das Vertrauensverhältnis kaputt und das ist viel schlimmer. Nein, das will ich ja nicht, um Gottes Willen. Also, jetzt werden wir dich gleich nochmal anrufen. Vielleicht haben wir auch noch ein paar ganz gute Adressen für dich, die du schon mal in die Hand bekommst und ihm hinlegen kannst. Ja? Das wäre sehr gut. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich machen kann, dass ich es einfach sagen kann. Genau. Wie du sagst, hier, das wäre, nütze die Chance. Es ist ja vor allen Dingen auch, was mir die Schwester doch gesagt hat, diese 3 Wochen, meinst du, das ist ja auch nicht nur alleine, wie gesagt, diese Entgiftung, das ist einfach, meinst du, sie werden sich wundern. Also, ich glaube, es ist alles klar. Wir machen das hier so, du legst bitte auf und wirst von uns, von meinem Psychologen angerufen, von dem Inga, und alles Weitere musst du dann so, finde ich, so machen, wie wir es gerade auch besprochen haben. Ich drücke die Daumen und wünsche viel Glück und alles Gute. Michael, auf Wiederhören. Okay. Bis gleich, wir melden uns gleich. Sehr gerne. Schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, Jürgen 53, guten Morgen. Hallo. Hallo Jürgen. Namensvetter. Ja, ich habe das geändert, weil ich anonym bleiben möchte. Verstehe. Und ich bin auch vom Alter her, passt das auch nicht, aber egal. Okay, das ist völlig egal. Ich erwarte auch keine Patentrezepte, aber reden ein bisschen. Einfach mal nur... um die Situation zu schildern und ja, wie es mir dabei geht und... Dann leg mal los. Vielleicht weißt du ja was. Vielleicht. Also, ich bin 30 Jahre verheiratet und es ist jetzt mittlerweile so, dass meine Frau sagt, ich möge bitte ausziehen. Sie will, dass du ausziehst? Ja, das hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Kurze Zwischenfrage noch, gibt's Kinder? 2. Wie alt? Erwachsen, okay. Und sie will, dass du ausziehst. Warum? Ja. Ich bin also übergewichtig, habe Blutdruck und Diabetesprobleme. Nur damit ich mir vorstellen kann, wie viel wiegst du? 140 Kilo. Ja, Größe? 1,82. Okay. Und war jetzt kurzfristig im Krankenhaus, habe schon über diese Zeit, wo ich dann schon mal nicht zu Hause war, immer das Problem, egal wo ich war, ob das an der Arbeit war oder sonst was, und immer wieder, Mensch, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Und hast du es wieder nicht geschafft und jeden Tag mit einem schlechten Gewissen und immer wieder. Also wieder nicht geschafft abzunehmen, meinst du? Ja, und der Druck ist sehr hoch. Mhm. Aber irgendwann mal und immer wieder, sage ich einfach mal, jetzt war die Freude groß, dann hat man gegessen und getrunken, dann war der Trauer, die Enttäuschung oder eine Art Depression groß, dann hat man auch wieder gegessen und getrunken. Will deine Frau denn, dass du ausziehst, weil du zu dick bist? Nicht, weil ich zu dick bin, sondern weil sie sagt oder im Argument, dass sie mich nicht pflegen möchte, möge, wenn ich möglicherweise einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekomme, was Ärzte vorhersagen, einfach, oder? Einfach vorhersagen. Oder für möglich halten, sehr für möglich halten, Alter, Gewicht, momentane... Wie lange bist du denn schon so übergewichtig? Oh, das ist schon ziemlich lange eigentlich. Was heißt das? 3 Jahre oder 30 Jahre? Nee, 30 nicht, aber 20 bestimmt. Ja, und wie viel Mal hast du schon versucht, von den Pfunden runterzukommen? Ungefähr genauso oft. Genauso oft. Mhm. Inklusive Kuren und sonst etwas. Und ich bin jemand, der sein Freud und Leid, sage ich einfach mal, über Essen definiert. Ich hatte dieses typische Burnout, was ja kein Burnout, das gibt's ja eigentlich nicht, aber Depressionen, Arbeit, allgemein, Kinder, die gesamte Situation immer. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin im kaufmännischen Bereich angestellt, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Also die Argumentation deiner Frau ist, ich möchte, dass du ausziehst, weil ich nicht irgendwann dich pflegen will. Wenn du schwer krank wirst. Das heißt, das ist ja nun eine ganz krasse Aussage. Das heißt, ja, du bist das mir. Kann du ich bist, auch verstehen. Du, nee, oder? Halt, das heißt ja im Klartext. Du bist mir völlig egal. Ich will mich dich vom Hals schaffen. Heißt das doch im Klartext. Das heißt doch, ich liebe dich nicht mehr. Geh. Heißt das doch, oder? Dieses Gefühl habe ich grundsätzlich auch, zumindest jetzt in dieser letzten Zeit, wo ich bin also jetzt wohnungssuchend, bin dabei meine Dinge, die ich hier so in diesen vielen langen Jahren zusammengeschafft habe, in welcher Form auch immer, zusammenzupacken. Will sie die Scheidung denn auch? Da haben wir nicht wirklich drüber gesprochen. Nur ich habe gesagt, also wenn ich jetzt nochmal ausziehen muss, würde ich nicht mehr zurückkommen wollen. Und das ist ja ihr Recht. Das ist ihr wahrscheinlich Recht. Ja, so wie ich das... Also ich bin sogar, frage deshalb so mehrfach nach, weil ich das so eine komische Begründung finde. Ich ziehe aus, weil ich zieh bitte aus, du mein Mann, damit ich dich, wenn du krank wirst oder irgendwann Pflegefall wirst, damit ich dich nicht an der Backe habe. Mhm, richtig. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja. Aber deshalb muss doch vorhergehen ein kompletter Zerfall der Ehe. Es muss alles kaputt sein zwischen euch beiden. Sonst sagt man das doch nicht. Wenn da noch ein Stück Liebe, Loyalität, Verbundenheit wäre, dann... Natürlich hält man doch dann zusammen, wenn einer schwer krank wird. Ja, also nun, Frage, die nun, Liebe... Nun ist es, du musst mal fairerweise sagen, nur ist es etwas, was ich ja aufgrund dieses Gewichtes und dieser Neigung zum Essen und Trinken selber heraufbeschworen habe. Ja, es kann ja sein, dass deine Frau einfach, ich sag's mal jetzt ganz erlaubt, die Faxen dicke hat. Ja, dass das kann man so sehen. Dass die so oft vielleicht auch mit dir gezittert und gebibbert hat und die merkt, das funktioniert nicht. Der wird immer wieder rückfällig. Jetzt will ich nicht. Jetzt will ich ihn nicht mehr. Ja. Das kann man fairerweise sehen. Also ich will das also nicht so schildern, als sei sie diejenige, die da jetzt den schwarzen Peter in der Hand hat. Aber letztendlich bin ich derjenige, der jetzt sein Umfeld neu organisieren muss, inklusive Wohnung, inklusive allem. Wie geht es dir denn damit, dass du von deiner Frau so einen jetzt vor den Kahn geschossen bekommen hast? Wie es mir geht? Ja, wie geht's dir dabei? Das will ich dir gar nicht sagen oder kann ich fast nicht sagen. Das geht mir mehr als schlecht. Das glaube ich, das ist eine Katastrophe. Da ist jetzt also, ein ganz... Es ist so, dass ich sie hat mal gesagt jetzt so, dann wo wir mit Freunden um was gesprochen haben, wenn du 25 bis 30 Kilo abgenommen hast, kannst du gerne wiederkommen. Ach, das sagt sie. Ja, nur das ist etwas, was ich anstrebe, was ich aber nicht weiß, ob ich es alleine schaffe. Ich im Moment... Oder macht sie vielleicht, will sie versuchen, Ist das Ihr letzter radikaler Versuch, dir vielleicht zu helfen, so, indem sie dich so unter Druck setzt? Ja, eine Hilfe kann das ja nicht sein. Wenn ich in dem Moment, wo ich ausziehe, ist das keine Hilfe, weil es ist so viel, was dabei zerbricht. Schon allein jetzt in dieser Zeit, wo wir, ich sag mal, wo sie mich hier duldet und ich keine neue Unterkunft habe, ist das schon, das ist schon No-Go. Schreitet ihr miteinander? Nein, überhaupt nicht. Redet ihr überhaupt noch miteinander? Wenig. Sehr wenig. Wann wirst du deine neue Wohnung beziehen können? Keine Ahnung. Ich bin auf Suche und ich möchte gerne natürlich etwas, weil ich gesagt habe, das ist für mich etwas, was dann endgültig ist. Da möchte ich auch etwas haben, wo ich sage... Wo du dich wohlfühlst. Ja, wo ich mich wohlfühle oder einigermaßen ähnlich das habe wie hier. Hier ist das optimal, das ist sehr groß, das ist sehr hell. Hast du Sorge, wenn du dann alleine irgendwo bist, dass du vor lauter Frust und Traurigkeit und Verzweiflung noch mehr wirst essen? Essen vielleicht nicht, aber trinken. Ach, Alkohol ist auch ein Problem. Ja, nicht wirklich, aber das ist etwas, wo ich vielleicht das eine oder andere auch in letzter Zeit oder in den Jahren oder wenn immer Probleme aufgetreten waren, das eine oder andere mit kompensiert habe, was nicht richtig ist. Was sagen die Kinder, eure Kinder zu der Entscheidung, ja, zu dieser Entwicklung? Ja, ein Kind ist, sag ich mal, in Anführungszeichen mehr zu mir hingezogen, weil es auch meine Charakterzüge sehr viel hat. Und das andere Kind, ja, das ist selber im Moment in einer schweren Phase, mit Liebeskummer, mit Neubeginn, Beruf etc. Eigentlich gar nicht. Da habe ich vorhin mal eine Mail geschrieben, wie es mir geht, dass es mir im Moment so geht, wie ihr eigentlich auch. Ich glaube ja, Jürgen, das ist ja wirklich ein radikaler Lebenseinschnitt jetzt für dich. Das ist so, ja. Ein irrer radikaler Einschnitt, der mit dem Verlust des Zuhauses beginnt und endet mit dem Verlust wahrscheinlich der Frau, der Ehe. Da kann man von ausgehen, ja. Ja, und dann hast du letztendlich diese große Problematik am Hals, dass du mit deinem Übergewicht selbst nicht klarkommst. Ja gut, das ist etwas, wo ich im Moment glaube, dass ich das realisiert bekomme, weil ist natürlich so, dass ich das hier extrem streng mache. Ich mache es also nicht mit irgendwelchen Mitteln, mit irgendwelchen Diäten, sondern einfach mit FDH, aber so sehr FDH, das sehr gut. Ich wahrscheinlich auch nicht gut sein. Ja, ich wollte es jetzt einfach auch nur nochmal aufzählen, um mir klarzumachen, in welcher brenzligen Situation du bist oder welcher belastenden Situation du bist, dass ich dir sehr dringend raten würde, gerade jetzt in dieser Übergangszeit, bis du in der neuen Wohnung bist und auch die erste Zeit in der neuen Wohnung, dass du dir einen Psychotherapeuten suchst an an deine Seite, dass du zumindest einen festen, guten, kompetenten Ansprechpartner hast. Ist auch meine Idee. Ja, unbedingt. Ich glaube, sonst wirst du das schwerlich bewältigen. Und was nicht passieren darf, ist, dass du in den Alkoholismus absackst. Das löst gar keine Probleme, da hast du noch mehr Probleme an der Backe. Und was nicht passieren darf, du darfst nicht nur ein Kilo noch zunehmen. Das darf auch nicht passieren. Nee, da bin ich auch, also für mich auf gutem Weg, weil ich sage, das, was ich jetzt so, es ist so, dass ich den ganzen Tag viel hungere. Das ist tatsächlich so, ich bin aber im Moment noch aufgrund von der Operation krankgeschrieben. Ich kann das also gut kompensieren im Moment. Gut. Und also offensichtlich. Da komme ich auch da komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Das ist also prima. Sag mal, Hungerschieben geht. Okay. So. Das ist auch das Einzige, was mir hilft. Alle anderen Dinge helfen nicht. Gut, wenn du das so für dich erkannt hast, ist das dein richtiger Weg. Offensichtlich kann man an der anderen Sache nichts mehr ändern. Das scheint mir definitiv zu sein, die Entscheidung deiner Frau, nicht? So ist es doch. Ja, die scheint. Die ist definitiv. Wie gesagt, vielen Gesprächen mit Freunden, die sagen, Mensch, das ist so schade oder das kann doch nicht sein und wenn ihr auseinandergeht oder überhaupt, okay. Also, weil eben man als Paar da immer aufgetreten ist und also ich halte fest, das ist nicht mehr zu ändern. Deshalb musst du dich versuchen, soweit es irgendwie möglich, an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Das, wie gesagt, am besten mit Hilfe. Welche Art von Hilfe würde ich dich gerne von meinem Psychologen beraten lassen noch? Ja? Okay. Der heißt heute Nacht, der hier arbeitet, Inga, der ruft dich gleich an. Ja. Ich wünsche dir, das ist sehr schwer, das ist mir völlig klar, dennoch alles Gute und viel Kraft für den neuen Start. Vielleicht liegt in diesem krassen Einschnitt auch eine gute Chance für dein Leben. Vielleicht. Möglich, ja. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja. Ich glaube das sogar. Und diese Chance musst du nutzen, dass du nach ein paar Jahren sagen kannst, okay, das war damals heftig, aber eigentlich war es gut. Das war für alle Beteiligten gut und für mich auch. Ja, okay. So, Jürgen, jetzt legst du auf und du wirst gleich wieder zurückgerufen. Ich danke dir. Gerne, alles Gute. Schönen Tschüss. Abend noch, schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, 1.30 Uhr haben wir, fast auf die Sekunde. Und hier ist Peter. Peter ist 50. Hallo Peter. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's? Ich wollte dir und dein Team erstmal alles Gute fürs neue Jahr wünschen und vor allem Gesundheit. Das ist ja nett. Wünschen wir herzlichst zurück auch. Ich habe ein Anliegen, Domian. Und zwar ist mir was passiert. Und zwar war das am 21.12.2001. Ich habe bis vor meinem 40. Lebensjahr habe ich immer im Knast gesessen wegen Körperverletzung. 21.12.2001. Ja. Weißt du, dass ich da Geburtstag hatte? Bitte? Weißt du, dass ich da Geburtstag hatte? Ja, guck mal, das ist ein Glückstag. Absolut. Sonnenwende ist da. Ja, was da auf mich zugekommen ist, also das war auch außergewöhnlich. Ich bin gespannt. Das war meine letzte Haftzeit gewesen. Da ist 99 bin ich eingefahren. 99 ist mein Vater gestorben. Ja. Und am gleichen Tag ist von meiner Verlobten der Vater gestorben. Ja. Ne? Und ich habe da 3 Jahre gesessen, von 99 bis 2003. Warum hast du gesessen? Wegen Körperverletzung. Wen hast du denn verletzt? Ach, das letzte Mal, das war dann Kieferbruch und so. Das war eine Geschichte, das ging ja alles noch. Da haben sie mir schon SV angedroht. Und da bin ich dann noch so rausgerutscht und seitdem ist nichts mehr passiert, gar nichts mehr. Mhm. Ne? So, und am 21.12. saßt du im Knast. Also 21.12.2001 saß ich im Knast. Was ist da passiert? Das war kurz vor Weihnachten und ich esse so gerne Stollen. Bin so ein Süßhahn. Ja, verstehe. Und da habe ich gedacht, vor Weihnachten, ich denke, stehst du auf. Das war eine Viererzelle, wo ich da gelegen habe. Mhm. Und ab 3 Jahre kommt man dann in den Strafbereich oder was, das sind die Langstrafer. Mhm. Ja, jedenfalls, ich bin morgens aufgestanden. Dann habe ich mich vor das Fenster gestellt, weil ich gewartet habe, bis das Frühstück kommt. Und dann stehe ich davor, da war so ein richtig fetter Mond, so ein richtig roter Blutmond mit so einer richtig fetten Aura. Um wie viel Uhr ungefähr war das? Das war so gegen 5.30 Uhr, 5.45 Uhr, da kommt immer das Frühstück. So früh schon? Ja. Aber kein Christstollen? Ja doch, Christstollen, da habe ich ja drauf gewartet. Da war ich ja so den gab's drauf. Den gab's zum Frühstück im Knast? Ja, ja, da gibt's meistens zu Weihnachten und kurz zuvor schon. Ach, das ist ja doll, das habe ich auch noch nie gehört. Und die Jungs haben alle geschlafen und ich habe gedacht, stehst du mal auf der und guckst du vielleicht, kommt was. So, dann war der Mond? Ja, und dann stehe ich vorm Fenster und ziehe mir den Mond rein. Das war ein richtig super Mond. Mhm. Also ich habe schon immer mit dem Himmel gehabt, als Kind schon immer draußen gelegen, nach oben geguckt und so. Mhm. Und meine Tochter immer, oh Papa, guck mal, die in die Wolke und so, das sieht so und so aus. Also war ich schon immer begeistert von. Und ob das glaubst oder nicht, ne, da konnte ich genau sehen, weil so hell wie der Mond war, konnte ich gucken, wie ein Flieger davor flog. Mhm, ein Flugzeug. Und hinter dem Flieger, ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Mond, links aus dem Mond kam oder um den Mond rundherum, kam was rausgeflogen, das war ganz hell und das ist ein Bogen geflogen und es war innerhalb von 4, höchstens 5 Sekunden stand das bei mir vor der Hütte, vor der Zelle. Wie bitte? Wie bitte? Ja, das ist es ja. Deswegen, ich wollte schon ewig bei dir anrufen, weil ich habe gedacht, das wird so abgefahren. Ja, Moment. Da, es flog etwas um den Mond rum. Der Mond stand groß als Orange am Himmel. Das war so richtig silbern. Okay. Richtig silbern am Leuchten. Das war, weiß ich auch nicht. Ich konnte es nicht erklären. Moment, und dann kam etwas geflogen und dieses, was da geflogen kam, stand vor deinem Fenstergitter. Ja. Wie groß war denn das, was du da gesehen hast? Das war vielleicht 10, 15 Meter im Durchmesser. Ein UFO? Ich schätze es mal. Ja gut, ich habe damals auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Wie, das kannst du dich gar nicht unterhalten mit den Leuten, habe ich mir noch gedacht. Aber du erzählst mir jetzt nicht, dass das UFO dir Christstollen durch mit Sicherheit das Fenster nicht geschoben hat. Nein. Und das ist es ja, was ich meine. Ne? Das wird immer ganz anders abgetan, als es ist. Ich meine, ich hatte keine Kamera dabei. Ist normal. In welcher Stadt war das? Das war in Bielefeld. In Bielefeld. In Bielefeld am 21.12. vom Knast in Bielefeld gab es hinten auf dem Sportplatz. Genau, hinten auf dem Sportplatz gab es eine UFO-Erscheinung. Genau. Das ist ja hochspektakulär. Und das erzählst du uns jetzt erst nach über 10 Jahren. Ja, nee, weil die Kollegen immer gesagt haben zu mir, du gehst mir auf den Sack, ruf bei Domian mal an und so und bring das mal. So, jetzt war das UFO vor deinem Fenster vom Knast. Ja, und was ist da passiert? Also, sagen wir mal, ein Abstand so von 10, 15 Meter war das an Höhe. Ja. Also konnte ich genau sehen, das Ding. Und das ist, ich schwöre bei Gott auf mein Leben, so wie das ankam, das ist, als wenn das von der Trennwand geflogen ist, so schlagartig blieb das stehen. Hat sich jemand bemerkbar gemacht? Gar nicht. Nein. Ich habe geguckt, also das war nur am Funkeln war das. Und das ist dann schlagartig, nach 4 Sekunden ist das links weg, bis an Ende von dem von der Flügel geflogen. Ja. Und da blieb das normal genauso lange stehen und dann ist das über den Knast drüber weggeflogen. Also ich schwöre... Auf Nimmerwiedersehen. Ja, ja, klar. Es könnte ja vielleicht sein, dass du Erscheinungen hattest, weil du noch keinen Christstollen bekommen hast. Nein, weißt du, warum ich da anrufe? Nein. Weil ich mit Sicherheit davon ausgehe, dass das noch einer gesehen hat. Genau. Das hätte ich eine Kamera bei gehabt, dann hätte sie dich überschlagen. Das war der Hammer. Aber und ich habe nicht verstanden vom Mond, das sind 380.000 Kilometer, wieso das gerade vor der Kiste bei mir vom Fenster stand. Ja, das Geheimnis kann ich dir natürlich auch nicht erklären. Warum die gerade, die wollten dir irgendeine Botschaft mitteilen. Wer ein ordentlicher Kerl zum Beispiel. Ja, bin ich ja geworden. Ja, siehst du, wenn's geklappt hat, ist es doch gut. Ja, aber ich schwöre dir, ne, und da wird sich mit Sicherheit irgendjemand melden, der das gesehen hat und die Sendung jetzt geguckt, weil ich weiß ganz genau, ich habe das nicht als einziger gesehen. Okay, wir können ja fragen, wer am 21.12. in Bielefeld, in der Nähe vom Knast, auch nur ein UFO gesehen hat. Das wäre sicher interessant zu hören. Also es war heftig, glaub mir das. Ich glaube, die anderen keine Geschichte oder was. Wenn ich spinnen sollte, sollte ich in der Hölle gehen oder sonst was. Ich glaube, die anderen Jungs haben dich für bescheuert gehalten. Das ist es ja, deswegen konnte ich es nicht ansprechen. Da hätte ich vielleicht meinen Spitznamen weggehabt. Nach diesem wahnsinnigen Erlebnis, na, hat dir denn der Christstollen noch geschmeckt? Der kam ja nicht. Wie, der kam nicht? An dem Tag gab es den noch nicht. Ach du lieber Himmel. Na, ich habe ja schon ein paar Tage vorher gewartet, weil ich habe gedacht, der kommt. Ne? Also, das klingt zwar lächerlich dumm, ja, ne? UFO-Erscheinung in Bielefeld. Ich weiß ja nicht, wie ich das, ich kann es ja nicht beweisen, verstehst du? Ich natürlich. Hatte bloß Hoffnung, weil ich das nicht alleine gesehen habe. Peter, hab. Also ich kann dir mal vorschlagen, Mann, wir harren einfach mit der Dinge, ob sich noch jemand meldet, der am 21.12.2001 auch ein UFO in Bielefeld gesehen hat. Das hat mit Sicherheit noch einer gesehen. Und dann wird nicht umsonst vor der Zelle da, ganz am Ende. Und dann wird er schon zwei und dann wird aber die ganze Medienlandschaft aufhorchen, bin ich sicher. Also ich fand, das war ein Hammer, auch wenn es so lustig oder lächerlich abgetan wird oder so, aber ja, ich weiß, was ich gesehen habe. Du hast es gesehen? Ja. Und da gibt's nichts zu diskutieren? Ohne Erscheinungen, ich meine jetzt irgendwo Drogenerscheinung oder so. Genau, das ist, du hast es gesehen, Punkt aus, keine Diskussion. Genau. So, also, ich bin gespannt, was wir in Sachen UFOs diese Woche noch hören werden. Ja. 21.12. ist ja auch so ein magisches Datum, nicht nur weil Sonnenwende ist. Ja, ich hab nein. Nach dem Maya-Kalender haben wir den Weltuntergang in diesem Jahr. Du weißt, ne? Am 21.12.12 geht die Welt unter. Ja, das kann sein, klar. Sagt der Maya-Kalender. Glaubst du dran? Nein. Glaubst du nicht dran? Nein. Ich glaube, wir sind alle noch sehr fidel, auch in einem Jahr. Ja, ich meine, gut, was in der letzten Zeit, in den letzten Jahren alles so passiert ist oder was auf uns zugekommen ist oder so, die ganzen Naturkatastrophen, die ganze Scheiße, was wir machen und so. Gab's immer schon. Ja, immer schon, aber so heftig glaube ich nicht. Doch, gab's auch immer schon sehr heftig. Aber ja, egal, ist ein anderes Thema. Aber über diesen Weltuntergang würde ich mich ganz gerne mit euch allen auch nochmal unterhalten, was ihr da so drüber denkt. Können wir vielleicht heute oder diese Woche noch machen. Peter, ja, danke für den Anruf. Wir sind sehr gespannt auf weitere UFO-Erscheinungen in Bielefeld. Okay? Alles Balletti. Alles klar. Tschüss Peter, ciao. Ja, ciao. Ein UFO in Bielefeld, vom Knast. Warum nicht? Warum nicht? Sabine, 32, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sabine, um was geht's bei dir? Ja, ich habe meinen persönlichen Weltuntergang letztes Jahr erlebt, um mal an den Vorredner anzuknüpfen. Etwas anders leider, meine Mutter ist verstorben. Mhm. Und das Schlimmste, was mir eigentlich immer noch im Kopf ist, sind die letzten 5 Minuten ihres Lebens, in denen ich das Gefühl habe, gekniffen zu haben. Ich habe mir all die Jahre, ich habe sie, seitdem ich 14 bin, versorgt, gepflegt. Sie war lange Zeit schwerstkrank. Was hatte sie für eine Erkrankung? Das fing an mit einer Tuberkulose im Urogenitaltrakt. Mhm. Und wir vermuten, dass sie sich das, während sie wiederum meinen Vater gepflegt hat, der an Krebs erkrankt war, irgendwo in der Klinik geholt haben. Eine Tuberkulose im Genitaltrakt? Ja, das war eine urologische Geschichte. Mhm. Ach so. Mhm. Und das hat im Grunde den Körper von innen aufgefressen, komplett. Und irgendwann, als ich dann 14 war, als wir im Urlaub waren, ist sie mit mal zusammengebrochen und ab dann fing das im Grunde an mit dieser Krankengeschichte. Und mhm. Also ich habe in den Jahren, seitdem ich 14 bin, mit ihr rund 60 OPs mitgekriegt und Vollnarkosen und noch und nöcher. Und nachdem ich diesen Weg dann mit ihr überstanden hatte, habe ich immer gedacht, wenn ich die Chance habe, sie in den Tod zu begleiten und sie da auch nicht allein zu lassen, dann schaffe ich das. Mhm. Und das bedrückt mich unheimlich, dass ich dann doch rausgegangen bin auf Rat der Ärzte. Was war denn dann konkret? Also sie lag im Krankenhaus. Genau. Es ging ihr sehr schlecht, vermutlich. Ja, war sie bei Bewusstsein? Nein, also ich habe sie, sie ist samstags gestorben und ich habe sie montags hier zu Hause noch aufgesammelt, muss man fast schon sagen, in einem erbärmlichen Zustand. Und dann stellte sich zwei Tage später raus, dass sie ein Bauchaortenaneurysma hatte, 8 Zentimeter lang, das jederzeit platzen konnte. Mhm. Und sie ist einen Tag vorher nochmal operiert worden, 3 Stunden lang, weil man dachte, man könnte das nochmal abdichten. Aber letztlich war der Körper komplett mit Eiter zu, die Lunge war voll Eiter gelaufen schon, das hat man dann im Rahmen dieser OP erst festgestellt. Mhm. Und sie war noch mal wach, sie hat mich noch mal erkannt, meinen Namen auch noch mal gesagt, aber hat dann im Grunde auch abgeschaltet und der Seelsorger, der mit dabei war, sagte dann jetzt, ich sollte mir das mal in Ruhe angucken, der Körper wird sich jetzt aufbrauchen und da war mir natürlich klar, dass sie jetzt auch in den nächsten Stunden dann letztlich versterben würde. Mhm. Und dann? Ja, und das Problem ist, also ich hatte einen guten Kontakt zu den Ärzten. Die haben mir dann geraten, wenn wir entscheiden, die Geräte abzuschalten, was in dem Fall dann auch sein musste, nicht dabei zu sein, weil die befürchteten, dass sie wohl noch einen richtigen Krampfanfall kriegen könnte, dass ich sie im Grunde in einem noch schlimmeren Zustand sehen könnte. Mhm. Was bedeutete denn in diesem Fall Geräte abschalten? Was wurde da konkret abgeschaltet? Also alle Medikamente wurden im Grunde eingestellt, die sie letztlich noch am Leben hielten. Wurde sie künstlich beatmet? Nee, das nicht mehr. Also da hatten wir Glück, das war nicht nötig. Aber ich musste eben entscheiden, wenn wir die Medikamente, die liefen, abstellen, dann wird der Tod also spätestens nach einer Stunde eintreten. Dass diese Entscheidung getroffen wurde, damit bist du mit ihr im Reinen? Ja, das hatte ich mit ihr vorher lange so besprochen. Ah, ja. Und im Grunde, seitdem ich 8 Jahre alt bin, seit dem Tod meines Vaters, bespricht sie mit mir, was passiert, wenn sie stirbt. Mhm. Und das ist auch durchaus was Belastendes in den letzten, sag ich mal, 20 Jahren gewesen. Mhm. Und im Grunde war es aber in dem Moment gut, weil bei mir sofort ein Automatismus losging. Ich habe das wie in Trance alles gemacht. Also du hast dieses alles ganz in ihrem Sinne geregelt. Ja. So, dann wurden diese Geräte oder diese Zuleitungen der Medikamente wurden gekappt, wurden genau. abgeschaltet. Und dann bist du aus dem Zimmer gegangen? Ja, vorher schon. Also kurz bevor sie das gemacht haben, der Chirurg kam und fragte, wie es denn jetzt sei. Und ich hatte ihren Cousin noch angerufen. Der war auch da, den hat sie auch nochmal gesehen. Und dann hieß es ja, worauf warten wir eigentlich noch? So hatte ich ein bisschen das Gefühl. Aber ich habe durchaus eingesehen, dass man das Leben maximal, ich sag mal, um 24 Stunden damit verlängert hätte und sie nur noch gequält hätte. Als man diese Sachen abgeschaltet hat, war sie da bei Bewusstsein? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht mehr. Mhm. So, dann bist du rausgegangen. Genau, ich bin rausgegangen und ich wusste aber immer, auch wenn sie gesagt hat, sie will an sich nicht, dass ich sie tot sehe, dass sie panische Angst vom Sterben hatte. Und habe ihr in der Nacht vorher sogar noch versprochen, weil sie dann sagte, ja, es könnte wohl sein, dass sie stirbt. Also sie hat das wohl auch da noch sehr klar vor Augen gehabt, was passiert. Und dann habe ich ihr da aber noch versprochen, dass ich dabei bleibe und da war sie sehr froh drum. Mhm. Und das bedrückt mich eben, dass ich so in der letzten Sekunde dieses Versprechen gebrochen habe, aus Angst, sie meinetwegen in einem krampfenden Zustand nochmal zu erleben. Obwohl du sie ja wahrscheinlich vorher in all diesen vielen, vielen Jahren auch oft in schrecklichen Um- und Zuständen gesehen hast. Ja. Ja, und die Ärzte sagten mir dann, dass es eben noch schlimmer werden könnte. Und das war dann für mich das absolute Horrorszenario. War es denn dann so schlimm? Hat man dir das gesagt? Nee, ja, im Gegenteil. Es war dann gerade nicht schlimm, sondern dann sagte man mir, sie sei völlig friedlich nach 5 Minuten schon eingeschlafen. Hast du vor der Tür gewartet? Ich habe draußen, die haben so einen Warteraum auf der Intensivstation gehabt und da habe ich gesessen und habe dann die ganze Zeit gewartet, ob jetzt jemand eben zur Tür rauskommt. Und dann hat man dich reingerufen, nachdem sie verstorben war. Genau. Und dann genau. bist du aber auch reingegangen. Ich bin reingegangen, das war der schlimmste Gang meines Lebens und habe sie dann nochmal gesehen. Muss allerdings sagen, dass ich da das Gefühl hatte, dass sie doch sehr friedlich aussah. Mhm. Aber ich werf mir eben vor, sie in dieser Sekunde da im Stich gelassen zu haben. Ich habe Rollenspiele schon hinter mir in den letzten Monaten mit dem Seelsorger auch und dann haben wir nochmal, im Grunde habe ich dann aus ihrer Sicht nochmal überlegt, ob das so richtig war. Ich weiß, dass sie nicht gewollt hat, dass ich sie sterben sehe, aber ich hätte ihr den Gefallen gerne getan. Warum glaubst du, dass sie das nicht gewollt hätte, dass du, ihre Tochter, die alles gesehen hat vorher, warum wollte sie nicht, dass du sie sterben siehst? Vielleicht, um mich zu schützen. Ich weiß es nicht, dass ich sie lebendig in Erinnerung behalten sollte. Hat sie das denn so explizit auch ausgedrückt? Ich will nicht, dass du bei mir bist, die letzte... Ja, hat sie. Das hat sie gesagt? Ja, sie hat sogar mal gesagt, dass ich mir das nicht antun sollte, mit zu ihrer Beerdigung zu gehen und hinter den Sarg herzulaufen. Okay, Beerdigung ist was anderes. Hat sie gesagt, ich will nicht, dass du neben mir sitzt, wenn ich sterbe? Ja, hat sie mir so gesagt. Das hat sie zu dir gesagt? Ja, das und sie wollte auch nicht, dass ich sie tot nochmal sehe. Also den Besuch im Grunde danach dann nochmal. Aber Sabine, dann verstehe ich überhaupt nicht, wieso du dir ein schlechtes Gewissen einredest. Du hast doch dann wirklich absolut im Sinn deiner Mutter gehandelt. Ja, das denke ich an sich auch. Also mein Verstand sagt mir das letztlich auch. Vielleicht kommt es daher, dass ich im Grunde immer dachte, ich muss noch eins draufsetzen, ihr es noch angenehmer machen. Sagen wir mal Folgendes, was du mir gerade geschildert hast. Du hast fast 20 Jahre deines Lebens jetzt mit der Pflege und der Betreuung deiner Mutter verbracht. Das ist so, ne? Ja. Du hast nur Andeutungen gemacht. Ich ahne, was für ein Dramen dahinter standen und was für Leid auch dahinter stand. Ja. Du hast dich 20 Jahre in deinen jungen Jahren um deine Mama gekümmert. Ja. Du hast wahrscheinlich alles Mögliche für sie unternommen und hast ihr immer zur Seite gestanden. Ja, ja. Also es gab auch keinen Krankenhausaufenthalt, wo ich sie mal allein gelassen hätte. Wenn ich wusste, sie wurde eingeliefert, ich wohnte nicht mehr bei ihr zu Hause. Das wollte ich nicht, weil ich auch Freiraum für mich haben wollte, um einfach auch mal abzuschalten. Aber dann kamen relativ oft auch Anrufe, dann bin ich wieder in irgendwelche Kliniken gefahren. Teilweise war ich vor dem Rettungswagen schon da. Und also ich habe wirklich immer versucht, sie so gut wie es geht zu begleiten. Das heißt, weil wenn du diese Zeit rückwirkend so Revue passieren lässt, wirfst du dir nichts vor? Nein. So, das ist für mich der Satz jetzt. Das ist viel, viel, viel, viel, viel wichtiger, dass du in all den Jahren zu deiner Mutter gestanden hast. Zudem hast du auch noch ihren Wunsch erfüllt, dass du nicht dabei warst. Das ist jetzt eine übertriebene Einstellung, finde ich, wenn du sagst, du hast es gerade ja selbst gesagt, ich wollte noch einen draufsetzen. Ja. Ich finde es völlig, völlig in Ordnung, auch wenn man dir gesagt hat, es könnte vielleicht sehr unangenehm aussehen, gehen Sie mal lieber nicht da rein, deine Mutter war höchstwahrscheinlich nicht mehr bei Bewusstsein. Und stell dir mal vor, sie hätte das noch gemerkt, wenn du da gewesen wärst, und sie hätte in ihrer Todesminute gemerkt, sie respektiert nicht meinen letzten Wunsch. Das stimmt. Ich finde, das sagt alles aus. Das stimmt. Ja. Insofern finde ich es völlig okay und du musst dir nichts vorwerfen. Du hast eine schwere Zeit hinter dir und deine Mama hat deine Mutter ist wahrscheinlich relativ jung gestorben. Ja, 70 war sie. 70, ja. Sie hat eine schwere Zeit hinter dir, hinter sich und du hast eine schwere Zeit hinter dir. Mach es, es ist schon schwer genug, dass du deine Mutter jetzt verloren hast. Mach es dir nicht noch schwerer, indem du dich da reinsteigerst in, ich sag's völlig neutral, in ein unsinnig schlechtes Gewissen. Ja. Ich sage es, ich würde es dir wirklich ehrlich sagen, wenn du da irgendwas falsch gemacht hättest oder wenn ich fände, du hättest was falsch gemacht. Aber das finde ich nicht, finde ich wirklich nicht. Ja, also jedes Zwiegespräch, was ich im Grunde in Gedanken führe, wo ich mir überlege, was wird sie wohl dazu sagen, dann komme ich im Grunde auch zu dem Ergebnis. Aber es sind so Momente, wo ich dann eben doch nochmal einen Zweifel kriege. Wie gesagt, vom Verstand her ist mir das schon klar. Und auch wenn ich so ans Grab gehe, was ich sehr gut kann, ich kann auch Bilder angucken, dann denke ich immer, sie hätte im Grunde gesagt, das hast du so richtig gemacht. Aber das Gefühl... Dann führe dir das immer wieder vor Augen. Ja. Und lass es dir vielleicht doch noch immer wieder von neutralen Menschen sagen. Ich glaube ganz sicher, dass du es dann irgendwann genau auch so sehen wirst und du auch deinen Frieden damit finden wirst. Ja, ja, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich jetzt mal gemeldet habe, weil das eben gut tut, das mal zu hören. Dass ich das eben aus meinem Kopf rauskriege, dieses Schuldgefühl, was ich teilweise doch entwickle. Und das ist eben sehr angenehm, das immer wieder mal zu hören, dass Neutrale, eben die in dieser Situation nicht drin waren, einfach sagen, das ist so letztlich richtig. Ne? Dann wünsche ich, dass du in der Trauer für dich einen Weg findest und dass du dich langsam von deiner Mama verabschieden kannst. Ja. Für sie war es ja wohl auch, wie du es geschildert hast, eine Gnade, dass Erlösung, eine Erlösung, dass sie sterben konnte. Ja. In diesem Sinne, Sabine. Ja. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ich auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Alex. Der oder die ist 31. Guten Morgen. Eine Frau. Guten Morgen. Guten Morgen. Domian. Ja. Fast richtig. Wie fast? Mein Thema ist Transidentität. Ach. Ja, es tut mir leid, ich klinge doch weiblich. Du klingst absolut, entschuldige, wenn ich sage, aber du klingst weiblich. Ich muss so sagen, was soll ich um den heißen Brei reden? Du bist eine Frau. Also äußerlich eine Frau. Biologisch. Ja. Und zwar auch voll funktionstüchtig, das durfte ich vor 2-3 Jahren feststellen, als ich mein Kind bekam. Ach. Ja. Ein Mensch mit einer transsexuellen Identität, eine weibliche Person, die ein Kind bekommen hat. Was auch der Auslöser war im Endeffekt, dass mir das Ganze, du weißt, ich bin 31, was mir das Ganze auch vor Augen geführt hat, dass dem so ist. Wie war das denn Leben für... Lang, ja, entschuldige. Ja, alles gut. Also mein ganzes Leben jetzt so in der Retrospektive, seitdem ich das weiß, ist schlüssig geworden, das ganze Verhalten. Aber trotzdem, man steckt ja in einem Frauenkörper und versucht ja einem gewissen Rollenbild zu entsprechen und sich auch in einem Leben einzurichten. Heißt das, dass die Geburt letztendlich dir die Augen endgültig geöffnet hat, was du bist? Die Geburt, muss ich sagen, die kam für mich ja nie wirklich in Frage, sondern das war für mich immer klar, dass das ein Kaiserschnitt unter Vollnarkose wird. Und so war es auch. Auch das jetzt im Rückblick betrachtet, ja, auch das ist im Rückblick betrachtet auch so ein Zeichen gewesen. Also ein normales Kind zu kriegen, wäre für mich nie in Frage gekommen. Warum? Was war das für eine Vorstellung für dich, normal ein Kind auf die Welt zu kriegen? Auf die Welt zu bekommen? Völlig unnatürlich. Unnatürlich? Völlig unnatürlich. Auch die Schwangerschaft, also das Kind ist schon ein geplantes Wunschkind gewesen, nur irgendwie, muss ich gestehen, habe ich die Naivität besessen in einer Beziehung, mitzukriegen, dass es leider mein Körper sein wird, der dieses Kind dann austrägt. Hast du dich während der Schwangerschaft vor dir selbst geekelt? Nein, so weit ging es nicht. Aber ich konnte mir nicht über den Bauch streicheln. Das war für mich aber auch relativ lange versucht, das zu verheimlichen. Das Kind ist schon richtig. Das Kind ist auch geliebt und gewollt. Und du magst es? Das Kind ist jetzt wie alt? 2 Jahre und 3 Monate. Okay. Und du hast ein Junge, Mädchen? Ein Junge. Und du hast meine Frauenärztin meinte auch, zu ihnen passt besser ein Junge, weil ich wollte ursprünglich ein Mädchen haben und gesagt, nee, ein Junge passt schon besser. Und du hast aber ein gutes Verhältnis zu dem Kind. Ja. Liebst du das Kind? Ja, klar. Ja. Das Kind lebt auch bei dir. Ja, ja. Ja. Mit dem Partner, mit dem Vater des Kindes zusammen? Leider nicht, das ist in der Schwangerschaft auseinandergegangen. Mhm. Aber Du gehört ja zur Schwangerschaft und zum Kinderbekommen und hinterher auch dazu, dass man die als Frau dem Kind die Brust gibt. Wie wäre das bei dir? Ja, das war einfach eine Selbstverständlichkeit in dem Sinne, dass die natürlichste Form der Ernährung ist. Dass fürs Kind mit der Kolostralmilch etc. pp., mit dem Kolostrum, dass das alles das Natürlichste ist und fürs Kind somit das Beste. Also habe ich das auch 5 Monate lang gemacht. Bis bei mir durch einen Stressfaktor die Milch tatsächlich von einem Tag auf den anderen komplett versiegt ist. Wirklich von einem Tag auf den anderen weg. Klingt so ganz pragmatisch. Aber ich habe so gemacht, aber es war dir das unangenehm, die Brust in Aktion zu sehen? Und das war ja nun, es ist ja nur urweiblich, ein Säugling an der Brust zu haben. Also ich bin generell von meiner Lebenseinstellung her extrem pragmatisch. Mhm. Und das war eine praktische Sache. Überall, wo man ist, hat man gleich warmes Essen dabei. Das ist super. es war für mich aber auch kein Genuss, andere Frauen, ich muss an meinem Terminus noch arbeiten, empfinden das als positiv. Für mich war das einfach nur so eine, eine etwas nervige Selbstverständlichkeit. Aber ich habe das jetzt so richtig deutlich erst gemerkt, auch im letzten Jahr erst, je größer der Kleine wurde mit Laufen lernen etc. Mich hat das auch nie interessiert, wenn ich mit anderen Müttern in einen Topf geworfen wurde und gesagt wurde, wie wär's denn hier mit Kindergruppe und so weiter, Krabbelgruppe. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, die anderen, die gehen mir mit ihren ganzen Thematiken tierisch auf den Senkel. Mhm. Ich habe zugesehen, dass ich 2 Monate, nachdem das Kind da war, ich wieder am Arbeiten war. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache gewesen, immer. Was arbeitest du denn? Was ich gelernt habe oder womit ich mir die letzten Jahre mein Geld verdient habe? Fangen wir mal an damit, was du gelernt hast. Pferdewirt, Schwerpunkt Reiten. Pferdewirt? Also Reithalle oder bereite auch Pferde und gebe halt Unterricht. Und zwar auch auf recht hohem Niveau. Ich habe Olympiapferde unterm Hintern gehabt. Also ich war mal richtig gut. Und in dem Beruf arbeitest du nicht mehr? Sporadisch. Also jetzt eigentlich nur aus Leidenschaft in dem Sinne. Aber ich habe die letzten Jahre durch meine erste Beziehung von 2004 an, erst mit 24, bin ich nach Hamburg gegangen und habe seitdem als Domina gearbeitet. Das ist ja alles völlig kurios als bei dir. Ein transsexueller Mensch, eine Frau, die ein Kind kriegt und Pferdewirtin ist, aber als Domina gearbeitet hat. Das ist ja eine abgefahrene Biografie, sag ich mal. Und ja, da sind noch einige Sachen anders gelaufen. Jetzt so, wie gesagt, in der Retrospektive betrachtet, werden mir einige Dinge klar, warum ich mich in manchen Entscheidungen im Leben für eine Variante entschieden habe. Mhm. Auch die Sache mit dem Domina im Übrigen ist für mich, mit dem Domina-Job ist für mich jetzt noch so eine Sache, ich habe da einen wahnsinnigen Spaß dran gehabt, habe mehr Geld als in meinem ursprünglichen Bereich verdient, habe mich aber, ich sag mal, nie überarbeitet, sondern habe das aus Leidenschaft gemacht. Durch meinen ersten Freund, das war eine komplett umgedrehte Beziehung. Im Sexuellen, er die weibliche Rolle, ich den männlichen Part. Und da bin ich dann in den Fetischbereich in Hamburg mit reingeraten. Mhm. Und nach 5 Jahren hat sich das auseinanderdividiert, weil es zu viel Fetisch wurde und irgendwann nur noch rein darum ging. Aber den Job machst du schon heute noch? Interessanterweise jetzt seit ein paar Monaten, das ist für mich ja noch ganz, ganz frisch, dass ich mich angefangen habe zu outen. Das ist ja jetzt erst seit 2, 3 Monaten. Ach so. Das ist ganz, ganz, ganz, ganz frisch. Ich stehe jetzt noch völlig am Anfang von allem und muss sagen, es ist ein Abenteuer und erschlägt einen mitunter auch. Und das heißt, du bist jetzt gerade im Moment nicht mehr in dem Job? Das Interessante ist, dass ich jetzt mit einem Schlag nicht mehr das Bedürfnis habe. Ach so. Ach so, dann war das eine Art Kompensation, dieser Job vielleicht? Könnte sein. Ich denke es mir. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass auch mit der Beziehung mit dem Vater meines Kindes die Rollen privat, er ist sonst ein Alpha-Männchen, hat was zu sagen, aber privat waren die Rollen sehr vertauscht. Und er ist der einzige Mann, den ich kenne, der Uterus- und Brüste-Neid hatte, der auch sagte, also wenn ich könnte, würde ich. Mhm. Tja. So, du hast du bist gerade dabei, dich erst zu outen. Das heißt, du erzählst deinem Umfeld von dir, was mit dir los ist. Wie reagiert das Umfeld? Zum Teil nehmen sie es zur Kenntnis. Ich bin eben halt sowieso schon ein bunter Vogel, weil ich ein bisschen andere Lebenseinstellungen habe, was ich aber, wenn ich das jetzt so für mich betrachte, darauf basierend sich erst entwickelt hat, das Ganze. Für viele ist es nicht nachvollziehbar. Die wissen nicht, was da wirklich an emotionalem Druck und emotionaler Belastung hintersteckt. Das macht man ja nicht mal eben so. Natürlich nicht. Nein, nein. Gibt es neben deine Eltern noch? Hast du Kontakt zu deinen Eltern? Ja, ich habe meiner Mutter gestern das erst erzählt. Mein Vater weiß noch nicht. Wie hat die Mutter reagiert? Ich komme aus einem streng christlichen Elternhause. Oh je, dann wird's kompliziert. Sie hat's relativ gut verkraftet. Also sie versucht da jetzt gerade für sich eine Herangehensweise zu finden, habe ich gemerkt. Aber die Mutter wusste wahrscheinlich auch nicht, dass du als Domina arbeitest. Doch, doch. Doch? Ich mache sowas kein Hehl. Okay, dann ist sie schon einiges gewöhnt von dir. Richtig. Das heißt, so in der Perspektive, du bist ja jetzt gerade erst am Anfang, steht so etwas, eine Überlegung, du hast gerade am Anfang so eine Andeutung gemacht, eine Operation, eine Geschlechts... Absolut. Eine Angleichung, wie man das sagt? Du möchtest ein Mann werden. Im Klartext, du möchtest auch körperlich ein Mann werden. Genau. Genauer gesagt, wenn ich das so, auch mit meinen Haaren und so weiter, wie ich rumlaufe, immer Rockabilly, aber Männerstyle. Tolle, like Elvis, nicht die Frauen. Frauen fand ich immer toll. Ich habe aber allein durch meine Erziehung in den Möglichkeiten gelebt, sprich christliche Erziehung, christliche Privatschule, was nicht sein darf, kann nicht sein, so ungefähr. Und ich habe versucht, mich irgendwie anzupassen und anzugleichen. War natürlich ein Zerrbild mit meinem Inneren. Hatte eine Freundin 2002, das ist zerbrochen, weil ich nicht lesbisch bin. Aber du bist, du bist dann schwul. Jein, stopp, darf ich ganz kurz? Mit meinem Sohn sehe ich mich ganz, ganz deutlich in meinem inneren Auge als Vater. Als Vater mit ihm auf dem Spielplatz herumtollen, im Wald irgendwelche Dinge schnitzen etc. Jetzt habe ich angefangen, in den letzten Monaten meinen Gedanken mal die Zügel schießen zu lassen, um auch mal Fantasien zuzulassen. Wie gesagt, eine Freundin hatte ich schon mal, hat aber nicht hingehauen, weil ich festgestellt habe, lesbisch ist nicht ganz richtig für mich. Und in den letzten... Aber immerhin, Monaten, du hattest ja einen Mann, der ist ja nur der Vater des Kindes. Und richtig. Das hat dir Spaß gemacht, die Sexualität mit einem Mann? Jein, da das ja auch verdreht war. Ich sag mal, ich habe die Bilder, die Eindrücke mitgenommen für mich dann privat bei der Selbstbefriedigung und habe dann den anderen Part eingenommen. Also im Klartext, wenn du eine Geschlechtsangleichung vorgenommen hast, wenn du körperlich ein Mann bist, was ja im Endeffekt... Ich denke, dann brauche ich Männerkörper nicht mehr. Ich denke, also in meinen Fantasien bin ich auch mit Frauen zusammen. Und je mehr ich das jetzt für mich zulasse, desto selbstverständlicher wird das auch. Das ist ja auch, wie gesagt, für mich alles noch relativ frisch. Das ist natürlich jetzt ein weiter Weg, den du vor dir hast. Du weißt das, ne? Aber du bist fest entschlossen? Es führt keinen Weg drumherum. Es führt einfach... Also ich wünschte natürlich, es passiert ja immer den anderen sowas. Das passiert einem ja nie selber, denkt man. Ich wünschte, es wäre anders gelaufen. Andererseits wäre ich dann nicht der Charakter, der ich jetzt bin. Also ich hätte ja auch, sofern man sich überhaupt als Nicht-Betroffener in eine solche Situation hineindenken kann, ich hätte ja auch wahnsinnige Angst vor dieser großen Operation. Da wird ja alles umgebaut unten. Da freue ich mich sogar richtig. Da freust du dich sogar. Für mich ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich von dem Psychologen erstmal anerkannt bekomme, natürlich, dass ich überhaupt medizinisch indiziert Testosteron bekomme. Ja, ja, ja. Punkt 2, Brüste weg, damit schon mal die Optik fort ist. Du willst ein bisschen tiefer, du damit willst, das gleich schon mal klar ist. Du willst deine Brüste nicht mehr. Definitiv nein. Du magst deine Brüste nicht. Du magst deine Vagina nicht. sie war praktisch. Man hat nichts anderes. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich würde gerne im Stehen pinkeln können und ja, ich würde gerne eine Frau richtig beglücken können. Sie war praktisch aber und man hat nichts anderes. Lieber Alex, oder lieber Alex, sage ich gleich mal zu dir. Danke. Lieber Alex, schön, dass du angerufen hast. Sendung ist gleich vorbei. Okay. Wenn das jetzt dein Ding ist und du klar entschieden bist und das bist du, das habe ich schon gemerkt, dann mach es und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute und Dankeschön. Damit du ein guter Papa wirst für deinen kleinen Sohnemann. Danke. Alles Liebe. Ich tschüss. Dankeschön. Doch. Tschüss. In der Technik Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.